Nicht Raphael, nicht Guido, Redi hatten ein schöneres Ideal als ich. In hellen Tinten und in braunen Schatten malt meine Fantasie nur dich. Bald bist du Venus mir und bald Helene, und ich bin Mars und Paris dann. Bald siehst du als Maria Magdalene am Kreuze mich den Tschecher an. Oft mal ich dich als Judith, ach und träume, als Holofernes mich hinzu. Dein Antlitz strahlt als Sonne durch die Bäume und als Akademie stehst du. Im Schlachtgemälde ringest du die Hände verzweifelt über meinen Fall. Alfresco mal ich dich an alle Wände, Staffage bist du überall. Bald bist du Danae, ich wollt noch reden, du Leda, ich der Götterschwan. Bald flieht die Welt, Madonna, dich um Segen, ein Cherub steigst du Himmel an. Bei jeder Farbe glaub ich dich zu sehen, die Augen sind Ultramarin. Dein Haar seh ich in Kölner Erde wehen, die frischen Lippen sind Karmin. Mit dieser farbenlieblichen Vereine bemale meines Lebens Grund und zaubere so, o Schönste, die ich meine, des Malers Kraft.